ich bringe euch jetzt noch ein bisschen in Stimmung. Ein paar Songs kennt ihr ja schon, aber wir wär's mal mit ein paar Trompeten. Okay, wir erhöhen die Dosis. Yeah! Verpasst, also da das jetzt hier...